und den ganzen Schrott! Dass sie dir deine Sünden vergeben, auf dass du in den Himmel kommst nach diesem Leben! Glaub, was du willst, doch eins, das sag ich dir. Wenn es dir mal wieder scheiße geht, ist er wieder mal nicht hier. Steh auf, scheiß drauf, das Leben nimmt doch so seinen Lauf. Ist dir der göttliche Segen wirklich in der Not? Kein scheißiger Marmorpreis, am Ende sind wir doch alle gleich. Drum sei nicht dumm, sei kein Idiot, dich und mich warte im Vater tot. Die predigen auch du des Gottes Thron, Christe Kreuze und Riesen Position. Voll auf die Knie mit dem Rosenkranz, gib dir den Glauben hin und das soll ganz. Tue Buße, sei weg, offen steckst tolerant. Doch ich sage dir, Schlaf unter Wölfen, das ist riskant. Steh auf, scheiß drauf, das Leben nimmt doch so seinen Lauf. Ist dir der göttliche Segen wirklich in der Not? Kein scheißiger Marmorpreis, am Ende sind wir doch alle gleich. Drum sei ich dumm, sei kein Idiot, dich und mich warte im Vater tot. Sei kein Idiot, dich und mich warte im Vater tot.